werden auch so sterben, werden so erzogen, zur Vergangenheit zu verachten. Was Soldaten machten, wird uns vorgeworfen. Wir wären so geworden, wären wir damals geboren. Obwohl wir nicht so waren, wären wie wir unsere Vorfahren. Mit demselben Erbgut, denselben Hass und dieselbe Wut. Als wäre es vererbbar, aber Nationalismus gab's in ganz Europa. Wir tragen deutsche Namen wie den Sünden und den Schaden Hitlers, jedoch ist er längst begraben. Aber schlagen Kameraden Asylanten zusammen, dann hat der Rest der Welt wieder den Beweis. Die Deutschen lieben immer noch diesen Nazi-Scheiß. Die Bestätigung wird weiter aufgebaut, dass man den Deutschen nicht traut, und der Ruf bleibt versaut. Und unser Ruf bleibt versaut. Deutschland tötet wieder, nein nie wieder. Wir Deutschen, wir Bösen, wir bleiben Verlierer. Einst gefeierte Sieger sind verachtete Krieger. Nie mehr stolze deutsche Siegeslieder. Deutschland tötet wieder, nein nie wieder. Wir Deutschen, wir Bösen, wir bleiben Verlierer. Einst gefeierte Sieger sind verachtete Krieger. Nie mehr stolze deutsche Siegeslieder. Hurra, hurra, die Deutschen sind da. Was fällt euch ein zu diesem Rhyme? Hakenkreuz, Hitler, Krieg und Leichenberge, das ist unser Erbe. Für die Schuld unserer Vorväter haben wir gezahlt. Trotzdem wird das böse Bild vom Deutschen gemalt. So stark wie unser Stolz ist morsches Eichenholz. Wann kommt der Tag, an dem sich einer traut und sagt, er ist stolz, ein Deutscher zu sein, und wird nicht beschimpft als Nazi-Schwein? Wir wollen keine Steine werfen, weder Hass stiften, nur wollen wir euch mit rechten Gedanken vergiften. Wir wollen, dass ihr nachdenkt, wer ihr seid. Heute stehen die Deutschen auf für Frieden und Freiheit. Heute stehen wir Deutschen auf für Frieden und Freiheit. Deutschland tötet wieder, nein nie wieder. Wir Deutschen, wir Bösen, wir bleiben Verlierer. Einst gefeierte Sieger sind verachtete Krieger. Nie mehr stolze deutsche Siegeslieder. Deutschland tötet wieder, nein nie wieder. Wir Deutschen, wir Bösen, wir bleiben Verlierer. Einst gefeierte Sieger sind verachtete Krieger. Nie mehr stolze deutsche Siegeslieder. Siegeslieder, Siegeslieder. Deutschland tötet wieder, nein nie wieder. Wir Deutschen, wir Bösen, wir bleiben Verlierer. Einst gefeierte Sieger sind verachtete Krieger. Nie mehr stolze deutsche Siegeslieder. Deutschland tötet wieder, nein nie wieder. Wir Deutschen, wir Bösen, wir bleiben Verlierer. Einst gefeierte Sieger sind verachtete Krieger. Nie mehr stolze deutsche Siegeslieder.